Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer selbstverständlich mit mir, dem Hoaxmaster Alexander und meiner bezaubernden Frau Alexa. Hallo allerseits. Ja, beginnen möchten wir die heutige Folge mit ein paar Worten zu unserer letzten Folge, der Folge über Jack the Ripper. Da haben wir ein, ja, unglaubliches Feedback bekommen. Ihr fandet, zumindest diejenigen, die sich uns gegenüber geäußert haben, die Folge völlig genial. Und wie wir schon vermutet haben beim Aufnehmen, ist also der Wunsch sehr, sehr groß, dass wir einen zweiten Teil produzieren sollen, nochmal über Jack the Ripper. Das werden wir auch machen. Wir machen das auch zeitnah, damit nicht so viel Zeit zwischen den einzelnen Folgen verstreicht. Zumal wir ja auch wirklich nur einen Teil des Themas bringen konnten das letzte Mal. Genau, und für all diejenigen, die grundsätzlich sagen, ah, so Fortsetzungsfolgen sind doof, das wird nicht einreißen, denke ich mal, dass wir das so machen, aber Jack the Ripper gibt einfach so viel her und eben der ganze Bereich der Verdächtigen, der Polizeiarbeit, das füllt einfach nochmal eine Folge und da machen wir dann auch nochmal eine Folge. Also all diejenigen, die mehr erfahren wollen, können sich darauf schon mal freuen, dass wir das machen. Dann nochmal ein Hinweis über die Facebook-Seite von Hoaxilla Podcast. All diejenigen, die skeptisch sind und sagen, ich will nichts mit Facebook zu tun haben, können ja trotzdem über unsere Homepage auf den Link Facebook klicken und sehen dann in der Regel, welche Folge die nächste sein wird. Das werden wir immer mit so einem kleineren oder auch größeren Tipp vermerken auf unserer Facebook-Seite. Dann weiß man schon, was in der nächsten Woche kommt. Und all diejenigen, die sowieso schon bei Facebook sind, guckt doch mal nach Hoaxilla Podcast und fügt uns da hinzu. Und vielleicht verbreiten wir uns da ja auch noch ein bisschen weiter. Und um das nochmal abzuschließen, auch wieder die Aufforderung, ihr könnt uns gerne auch ein Audio-Feedback schicken an info@hoaxilla.de. Da könnt ihr sowieso alles an Anmerkungen hinschicken, was ihr loswerden wollt oder wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Und nochmal ein großes, großes Dankeschön an all diejenigen, die dem Aufruf gefolgt sind und uns bewertet haben bei den verschiedenen Podcast-Portalen. Super, da tauchen wir dann wirklich auch länger auf und wir sehen das auch an den Downloadzahlen und den Besucherzahlen auf unserer Homepage. Das bringt richtig was. Also wenn im Prinzip jeder, der uns hört, einmal uns irgendwo bewertet oder kommentiert, dann hätten wir wahrscheinlich sowieso schon gewonnen. Aber das ist schon, schon so total gut, wie ihr das macht. Und vielen Dank dafür, dass ihr uns positiv bewertet und sagt, das gefällt uns, hört euch das mal an. Ja, Alexa, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zur Story der Woche, die du dann erzählen wirst. Und, eine ganz explosive Geschichte. Genau, da freue ich mich schon drauf. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Story der Woche. Die Story der Woche. Ja, Alexa, dann teil doch mal deine hochexplosive Geschichte mit uns. Gerne. Ja, viele von euch haben sicherlich an der Tankstelle schon mal das Handyverbotsschild gesehen und sich vielleicht sogar gewundert, was der Hintergrund ist. Es geht da um tatsächliche Warnungen von Treibstoffkonzernen und verschiedenen Mobilfunkherstellern, teilweise sogar in den Handbüchern zu den Geräten, dass Fahrer, wenn sie ihr Auto betanken an einer Tankstelle, unbedingt das Handy ausschalten sollten, da das Handy unter Umständen Funkenflug produzieren kann und zusammen mit den Benzindämpfen an einer Tankstelle zu furchtbaren Verbrennungen und Unfällen führen kann. Es gäbe da Fälle tatsächlich, wo eben Autofahrer verletzt worden sind und es Explosionen gegeben hat, weil eben die Dämpfe durch das Handy entzündet worden sind. Genau, der Grund soll, glaube ich, die Hochenergie-Akkus in den Handys sein. Genau. Und die könnten dann unter Umständen bei voller Leistung Funken erzeugen, die dann ausreichen, um das zu zünden. Ne? Das war eben die Erklärung. Ja, wir klären euch dann mal am Ende der Folge darüber auf, ob Alexa nur sehr, sehr vorsichtig gewesen ist, sich das ausgedacht hat, um euch ein bisschen Angst zu machen, oder ob die Geschichte tatsächlich wahr ist. Dann kommen wir jetzt auch wieder passend zu der Story der Woche, zum Thema der Woche. Und das Thema der Woche lautet Spontaneous Human Combustion, spontane menschliche Selbstentzündung. Und was das ist, erklären wir euch nach der nächsten Maus. Machen wir im Thema der Woche. Thema der Woche. Spontaneous Human Combustion als Thema der Woche. eigentlich nur gewählt als Vorwand, damit ich wieder ein bisschen in meinem Teutonen-Englisch sprechen kann. Wie ich das ja schon in der letzten Folge getan habe. Nein, spontane menschliche Selbstentzündung war für Alexa und mich eigentlich ein Begriff, ist auch, glaube ich, in der Skeptiker-Szene durchaus eine bekannte Sache. Und bei Leuten, die Akte X gucken. Da kommt es auch vor, aber als wir dann so ein bisschen in unserem Umfeld, also wir kennen ja auch Menschen außerhalb des Internets, man mag es nicht glauben, aber es ist in der Tat so, das angesprochen haben, haben wir eher ja so Personen mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf gesehen, Alexa, was uns so ein bisschen überrascht hat. Ne? Deswegen müssen wir, glaube ich, zunächst mal vielleicht einige Fälle der spontanen menschlichen Selbstentzündung vielleicht mal schildern, wo das aufgetreten ist und was da passiert ist. Und dann fangen wir mal an und versuchen das dann mal zu erklären, was da passiert ist. Aber ich greife mir selber voraus und würde sagen, Alexa, vielleicht schilderst du mal so ein paar Fälle und beschreibst mal, was da passiert ist oder was man vorgefunden hat. Und dann sind wir drin im Thema sozusagen. Ja, also dass Feuerwehrleute zu Einsätzen gerufen werden, weil es im Haus irgendwo brennt, das ist leider an der Tagesordnung. Es gibt aber Fälle, die selbst den erfahrensten Feuerwehrmann sozusagen aus den Socken hauen, weil die Umstände so ungewöhnlich sind und leider auch dann Menschen zu Tode kommen dabei und es auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erklären scheint, wie es eben zu diesem Unfall gekommen ist. Also was alle Fälle der spontanen menschlichen Selbstentzündung gemein haben, ist, dass man am Ort des Geschehens einen menschlichen Körper vorfindet, der zu großen Teilen verbrannt ist. Meistens die Mitte des Körpers, also der Torso, komplett. Die Gliedmaßen sind teilweise völlig unbeschädigt. Und das, was die ganzen Umstände so gruselig macht, ist, dass die Möbel, also die Einrichtung, Teppiche, alles, was sich um den Fundort herum befindet, nahezu unbeschädigt ist. Ja, also in der Tat gibt es Fälle, wo Zeitungen mehr oder weniger Zentimeter dann von den Brandresten gelegen haben. Holzregale. Und die haben noch nicht mal ja irgendwelche Brandspuren aufgewiesen, geschweige denn, dass die selber gebrannt hätten. Und entscheidend dabei noch, dass die ja gefundenen Überreste, die gefundenen menschlichen Überreste im Prinzip so aussahen, als ob sie ja aus einem Krematorium kommen würden. Ja. Und dann reden wir von Temperaturen, die irgendwo, da streiten sich dann immer die Gelehrten, zwischen 1000 und 1900 Grad Celsius liegen. Mhm. Und das gepaart so mit der Tatsache, dass ringsrum nichts passiert ist, erscheint ganz, ganz merkwürdig. Es gibt also offensichtlich keinen Brandherd in der direkten Umgebung und trotz allem hat dann Körper mit einer Temperatur von mehreren Hunderten in die Tausende Grad hinein gebrannt und ja, man ist förmlich zu Asche verbrannt, wohingegen eben, das ist ja wirklich das Besondere, auch Teile des Körpers teilweise völlig unbeschädigt sind. Also meistens sind es dann Beine oder Füße. Genau, Unterschenkel, die noch in Schuhen drin stecken und die Socken sind noch frisch gewaschen, ja. Sage ich jetzt salopp, ist aber tatsächlich so ein Fall, wo jemand weiße Socken an hatte und die waren auch hinterher noch weiß und quasi ab der Kniescheibe war aber der Rest des Körpers dann weg. Also um sich das besser vorstellen zu können, es gibt einen sehr berühmten Fall, der lange Zeit sehr umstritten war, nämlich der Fall von Helen Conway, die, und da gibt es tatsächlich auch Fotos, in ihrem Sessel sitzend verbrannt ist, in ihrem Wohnzimmer. Und man sieht die Person tatsächlich noch sozusagen sitzen, mehr oder weniger. Das heißt, der Sessel ist zwar zerstört und der Körper, der Torso ist zerstört, aber die Beine stehen quasi noch in der richtigen Position und man sieht auf dem Foto auch ganz deutlich, dass die Beine wirklich unverletzt sind. Das ist schon wirklich sehr ungewöhnlich und unheimlich. Genau, und Helen Conway ist allerdings auch ein etwas besonderer Fall. Also all diejenigen, die dann nachher uns nochmal über das Maul fahren wollen, da sagen wir nachher noch was zu Helen Conway, weil das ein etwas ungewöhnlicher Fall ist. Ja. Aber vielleicht beschreiben wir mal so ein paar Fälle, Alexa, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie häufig dieses Phänomen auftritt. Also die Literaturrecherche, die wir so betrieben haben, spricht so von ungefähr 200 Fällen weltweit, wo es zur spontanen menschlichen Selbstentzündung gekommen sein soll. Man muss sagen, die frühesten Fälle gehen zurück ins 17. Jahrhundert. Da gibt es ein Werk, das Acta Medica et Philosophica heißt. Und da wird also schon davon gesprochen, dass ein Mensch sich plötzlich entzündet hat und verbrannt ist. Das zieht sich dann durch die Geschichte immer weiter, dass man also immer die Vermutung hat, dass Menschen sich selbst entzünden und dann eben so die Leichen überbleiben. Da gibt es auch noch ein anderes schönes Werk, das hat so einen herrlichen lateinischen Namen, den ich vielleicht nochmal ganz kurz zitieren will, weil das versteht man auch, wenn man nicht Latein kann, und zwar ein Werk aus dem Jahr 1763, das heißt De incendiis corporis humani spontaneis. Wunderbar. Da kann man sich dann seine Gedanken alle Elemente machen. Schon enthalten. Genau. Mhm. Man sollte es nicht glauben, aber das Phänomen ist so den Menschen im Gedächtnis geblieben und so populär geworden, dass sogar Charles Dickens es in einem seiner Romane in Bleak House 1852 erschienen eingebaut hat, indem er eine Figur eben in diesem Buch auf diese Art und Weise sterben lässt. Genau. Und auch ein Roman eines Autors, Frederick Marryat's, nämlich Jacob Faithful von 1834, hat einen solchen Fall, nämlich die Mutter des Helden, die auch auf die gleiche Weise stirbt. Vielleicht es gibt noch andere Beispiele, aber vielleicht erstmal so viel dazu. Genau. Und Alexa, vielleicht mal so zwei Fälle, die wir exemplarisch mal vielleicht ganz kurz vorstellen, die so ein bisschen für das stehen, was man so vorgefunden hat. Ich glaube, du hattest da eine weibliche Person nochmal rausgesucht. Vielleicht schilderst du da ganz kurz ein paar Sachen zu. Ja, einer der ungewöhnlichsten und berühmtesten Fälle ist der von Mary Hardy Reese, die von 1884 bis 1951 in St. Petersburg, Florida lebte. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1951 in ihrer Wohnung verbrannte. Sie hat dann hinterher makabrerweise den Spitznamen The Cinder Lady bekommen. Ist natürlich etwas gemein, aber spricht eben für diesen ungewöhnlichen Fall. Ihre Überreste wurden in einem Sessel gefunden, also in den Überresten eines Sessels sozusagen, in dem sie gesessen hatte. Man hat unbeschädigt nur den Teil des linken Fußes in einem Schuh gefunden und ihr Rückgrat, das noch übrig geblieben ist. Es gab in ihrer allernächsten Umgebung einige Gegenstände aus Plastik, die etwas weich geworden sind und sich verformt haben. Und was jetzt wirklich ganz ungewöhnlich ist, man glaubte, ihren Schädel gefunden zu haben oder man hat ihren Schädel gefunden, der allerdings vollkommen zusammengesunken war, etwa auf die Größe einer Teetasse, so wird es hier in diesem Bericht beschrieben. Und das ist ein Fall, der selbst für die Cases of Spontaneous Human Combustion sehr ungewöhnlich ist. Genau. Wobei, da muss man vorsichtig sein bei den Beschreibungen, wenn der Schädel so geschrumpft ist, weil ganz oft bei Brandopfern, das schiebe ich nochmal so ein, das hatte ich hinterher nochmal gelesen, dadurch, dass die Zähne dann auch mit verbrannt sind, der Schädel insgesamt auch kleiner wirkt und manchmal ist das nur so ein optischer Eindruck, aber das nur eingeschoben. Naja, aber Teetasse ist schon sehr, aber man weiß natürlich auch nie, wie viel da wirklich an diesen Polizeiberichten dran ist hinterher, weil sich da auch teilweise eben Aussagen widersprechen. Genau, da also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Genau, der Hoaxmaster sagt ja immer schön skeptisch bleiben. vielleicht stelle ich noch ganz kurz einen zweiten Fall einmal vor, dass man nochmal eine zweite Situation hat, und zwar ist das der Fall von John Irving Bentley, ein Arzt, der in Pennsylvania gelebt hat, und zwar von 1874 bis 1966. Und er wurde tot gefunden in seinem Badezimmer. Gefunden wurde er von einem Heizungsableser, der den Schlüssel zu seinem Haus hatte, weil Mr. Bentley einen Rollator hatte und auch nicht in den Keller konnte. Und dieser Heizungsableser hatte also einen Schlüssel. Und während er so im Keller war, das war ein Mr. Don Gosnell, hat er einen komischen Duft wahrgenommen und einen kleinen blauen Rauch, der so im Haus hing, und er hat dann eben im Badezimmer die völlig verbrannte Leiche von Bentley gefunden. Alles, was von diesem älteren Herrn übrig geblieben ist, war die untere Hälfte des rechten Beins mit einem Slipper, den er noch anhatte, und der Rest ist zu Asche verbrannt. Und der Rollator, den Mr. Bentley hatte, der lag also über einer Vertiefung, die das Feuer in den Boden gebrannt hatte. Und der war auch gut zerstört. Allerdings waren die Gummifüße, die unten noch dran waren, noch heile. Und auch die direkt anliegende Badewanne war kaum angeraucht, angebrannt. Also da war eigentlich nichts dran zu sehen, was hätte passieren müssen eigentlich, wenn so hohe Temperaturen in der Nähe direkt waren. Man fragt sich natürlich jetzt, und das haben natürlich auch die Personen, die Leichen gefunden haben, die verschiedenen, wie kann es dazu kommen, dass etwas so verbrennt, ohne dass man große Spuren hat? Und da hat man dann in vielen Fällen als Erklärung das herangezogen, was es in der Natur bei organischen Materialien auch gibt, nämlich die Selbstentzündung. Also es kann unter bestimmten Gegebenheiten dazu kommen, dass leicht brennbares organisches Material, was also so oder so schon leicht brennt, zum Beispiel Heu oder auch Ölgetränkelappen, unter bestimmten Umweltbedingungen von alleine anfangen zu brennen, ohne dass ein Funke unbedingt da ist und ohne dass ein Feuer irgendwie in der Nähe ist, sondern ganz alleine von sich aus anfangen zu brennen. Zum Beispiel kann feuchtes Heu mit unter dem Einfluss der Verwesung sich erhitzen und dann irgendwann kommt es zu dem Moment, wo dann die Temperatur ausreicht, um dann das Heu anzustecken, dass es anfängt zu brennen, dass der Brennpunkt des Heus erreicht wird. Und wenn die Oberfläche groß genug ist, kann zum Beispiel auch Öl, was zum Beispiel in Lappen drin ist, also wenn Lappen Öl getränkt ist und der liegt breit ausgebreitet, kann also auch das dazu führen, dass die Oxidation mit dem Luftsauerstoff, das ist ja im Prinzip auch eine Verbrennung, nur eben an sich eine langsame Verbrennung, aber diese Oxidation an der Luft kann dazu führen, dass die Temperatur sich so erhöht, dass dann auch der Brennpunkt erreicht wird. Und deshalb ist es zum Beispiel so, dass Ölgetränkelappen immer in Metallgefäßen gelagert werden müssen, die auch am besten abgeschlossen sind. Und genau, einmal das und dann kann man sich auch mal ganz klassisch vor Augen führen, dass bei Kompostieranlagen, wenn sie nicht ordentlich gewartet werden, dass solche Brände dann eben auch entstehen können. Genau, das ist auch so ein ganz beliebtes Beispiel, dass große Kompostanlagen anfangen zu brennen. Das ist sehr schwer zu löschen dann letztendlich. Genau. Und also, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Theorien. Dann hat man also gesagt, man hat das beobachtet in der Natur. Das konnte man ja auch im 17. Jahrhundert schon beobachten, dass diese Menschen selber spontan angefangen haben zu brennen. Und zwar von innen heraus. Von innen heraus, ganz genau. Und das erklärt, warum also das gesamte umliegende Gebiet nicht betroffen worden ist und warum letztendlich die Beine und die Extremitäten in der Regel dann doch erhalten geblieben sind, weil das Feuer offensichtlich im Torso, im Magenraum, im Abdomenbereich begonnen hat. Und das wurde dann als Erklärung herangeführt. Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze, was dazu führt, dass ein menschlicher Körper von sich von alleine anfängt zu brennen. Alexa, vielleicht gehen wir die mal ganz kurz durch, dass wir die mal schildern. Also im 17. und 18. Jahrhundert, mit einer moralischen Dimension wohlgemerkt, wurde am ehesten angenommen, dass diese Entzündungen durch den übermäßigen Konsum von Alkohol entstehen können. Dass also sozusagen das Opfer derartig durchtränkt ist mit Alkohol von innen heraus, dass es sich irgendwann selber entzündet und dann eben durch Feuer stirbt. Vielleicht sagen wir direkt zu dieser Erklärung was. Der Chemiker Justus von Liebig hat aber bereits 1850 gezeigt, dass also auch verdünnter Alkohol, wenn man da ein Gewebe mittränkt, das kann man Feuerzeug dran halten, das fängt dann auch schon nicht an zu brennen und schon gar nicht verbrennt das zu Asche mit hohen Temperaturen. Und also fällt wenn man also aus. Ja, und ich denke mal, jeder, der also mal harten Alkohol getrunken hat, da hat das niemand in Flammen gestanden mit einem Mal, und dann müsste es also diese Fälle bei dem Alkoholkonsum, der so allein in Deutschland vorherrscht, doch, glaube ich, deutlich größer sein. Dann würden auch viel mehr Leute das kennen. Skeptiket räumt hier gerade so ein bisschen den Schreibtisch ab, die Maris. Ich mache mal eine zweite Erklärung. Da sind es dann eigentlich zwei Phänomene, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass ein Mensch sich von alleine entzündet. Das eine ist die Elektrizität. Und ja, also und zwar elektrostatische Entladung. Also ein Mensch, der besonders trockene Haut hat, soll also bis zu 30.000 Volt erzeugen können. Und dann unter bestimmten Umständen kann diese hohe Spannung zu einem Funken dann führen, der den Körper in Brand setzt und dann zack, verbrennt der Körper vollkommen. Hm. Und dann erklärt aber diese Theorie natürlich nicht, warum bei vielen angeblichen Opfern das Feuer von innen gekommen sein soll, weil dann müssten ja die Verbrennungsspuren von außen kommen. Also wenn von außen Funke oder hohe Elektrizität die Haut in Brand steckt, dann müsste man ja Spuren von außen nach innen und nicht von innen nach außen, wie es ja scheinbar immer zu sein scheint, zu sehen sein. Dann scheitert das auch. 1996 gab es eine neue Theorie von Czerny, auch sehr, sehr schön, und zwar abenteuerlich. Ja, der sogenannte Maser, und da haben wir auch schon wieder eine Gelegenheit, dass der Hoaxmaster Englisch sprechen kann. Das steht nämlich für Microwave Amplification by Stimulated Emissions of Radiation. Also ein Laser für Mikrowellen, also Laser macht's mit Licht und der Maser macht's eben mit Mikrowellen, und jeder, der den Film Batman Begins, kleiner Gruß an Stefan, das hat sich gut gefügt, du hast es ja diese Woche im Forum eingestellt, du weißt, was ich meine, gesehen hat, kann sich also vorstellen, wie das funktioniert. Das einzige Problem beim Maser ist, also ich glaube, es gibt ihn nicht, und also selbst wenn es ihn gäbe, es gibt so ein paar theoretische Modelle eines Masers, dann wäre das Ding einfach so groß und würde einfach dann auch nicht erklären, wie 1700 zu diesen Fällen gekommen ist, und schon gar nicht, wie man zum Beispiel bei Bentley ins Bad einen Maser hätte einbauen können, damit er verbrennt. Also insofern auch keine vernünftige Erklärung. Alexa, vielleicht hast du noch was Schönes? Ja, da gibt es durchaus noch sehr merkwürdige Erklärungsversuche. Wir kommen jetzt nämlich zu den körperlichen chemischen Reaktionen sozusagen. Es gab da 1996 einmal eine Theorie von dem Kriminalpolizisten John E. Hamer in seinem Buch The Entrancing Flame. Er hat zunächst einmal allen Opfern bescheinigt, sozusagen, sie seien wegen ihrer Einsamkeit psychisch instabil gewesen. Und daraus leitet Hamer dann einen psychosomatischen Prozess ab, nämlich dass in einer Kettenreaktion Wasserstoff und Sauerstoff im Körper freigesetzt werden und dadurch Explosionen in den Mitochondrien verursacht werden. Und auf diese Art und Weise kommt es dann zum Brand eines Körpers von innen heraus sozusagen. Das erklärt Problem ja die Tausenden von verbrannten Depressiven, die es weltweit natürlich gibt. Ja, ganz scheußlich finde ich diese Theorie. Und das größte Problem an der ganzen Sache ist, dass dazu beide Elemente als Gase in den Zellen vorhanden sein müssten. Und dann würde es im Prinzip irgendwie schon reichen, wenn man einatmet, um irgendwie so eine Kettenreaktion auszulösen. Ja, genau. Und das widerspricht wirklich allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es gibt, und ist völliger Mumpitz. Genau. Ja, eine weitere Theorie, die so ein bisschen auch in diese Richtung geht, stammt von dem Maschinenbauingenieur Larry Arnold, der mit Vehemenz die Fälle von SHC vertritt und sich davon überhaupt nicht abbringen lässt. Er ist sogar so weit gegangen und hat ein mysteriöses subatomares Teilchen entdecken wollen, was eben diese Fälle erklären kann, nämlich das Pyrotron. Und er behauptet, dass manchmal menschliche Zellen eben getroffen werden von einem solchen Pyrotron und dass deswegen eine nukleare Kettenreaktion im Körper passiert. Und wir uns deswegen selbst entzünden können. Und er geht sogar so weit, und das ist jetzt wirklich sehr abgefahren, dass er sagt, dass Stress genau dieses Phänomen auslösen kann und deswegen eine Person dann wirklich in Flammen aufgehen kann. Da sage ich nur, dann hätte es bei mir schon längst Puff gemacht. Ja, ich stehe gerade auch schon lodern in Flammen. Ja gut, jetzt haben wir ganz viele Theorien genannt. Ach, es gibt noch eine Theorie, das machen wir jetzt noch ganz, ganz, ganz kurz. Ach so, das Yoga. Die Yoga-Theorie, dass also Yogis auch dazu führen können, dass sie sich selber anzünden. Kundalini, ich kenne mich leider bei Yoga nicht so wirklich aus. Genau. Die Kundalini praktizieren. Genau. Können sich die Körpertemperatur derartig steigern, dass man eben auch in Flammen aufgehen kann. Ja, jetzt haben wir also sehr, sehr viel theoretisiert. Jetzt müssen wir ja irgendwie auch mal unseren geneigten Hörern jetzt davor sitzen und sagen, ja, was ist es denn jetzt? Ja, genau. Insbesondere die, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Es gibt in der Tat eine sehr gute, plausible, wissenschaftliche Erklärung, die diese Fälle erklären kann. Und das ist der sogenannte Docht-Effekt. Und da wird's eigentlich, wenn man sich das jetzt anhört als wissenschaftliche Erklärung, relativ unspektakulär. Der Docht-Effekt funktioniert nämlich folgendermaßen. Also ich spiele jetzt mal einen Fall durch. Jemand, der, so wie es in den meisten Fällen war, entweder körperlich krank war oder älter war oder gebrechlich war, unter Alkoholisiert oder unter Beruhigungsmitteln stand, sitzt, nehmen wir mal an, in einem Stuhl und ist Raucher, raucht eine Zigarette und schläft ein oder wird ohnmächtig aus irgendeinem Grund und diese Zigarette fällt herab. Dann fängt sie also an, so ein bisschen zu schmuggeln und entzündet einen Teil der Kleidung, der dann auch vielleicht anfängt zu brennen. Und jetzt tritt etwas sehr Interessantes in Kraft. Wenn das an einer Stelle ist, wo genügend Körperfett, subkutanes Fett, also Fett, was unter der Haut vorhanden ist, und das hat jeder Mensch, also ca. 15% davon, mal abgesehen von den ganz sportlichen Leuten, die einen ganz geringen Fettanteil haben, dann ist es so, dass dieses Fett unter der Haut bei einer Temperatur von schon 60 Grad anfangen kann zu schmelzen. Und dann gibt es den Fall unter Umständen, dass die Haut aufplatzt und dieses geschmolzene subkutane Fett anfängt, die Kleidung, die die Person trägt, zu tränken. Und dann haben wir so den Effekt, den auch eine Kerze hat. Mhm. Ja, der Docht verbrennt ja selber erstmal nicht, sondern er nimmt das Wachs auf und das Wachs verbrennt. Und dieser Effekt ist dann tatsächlich zu beobachten. Das heißt, das körpereigene subkutane Fett füttert das Feuer. Das Feuer kann sehr, sehr, sehr heiß werden an der Stelle, da Flammen sich ja vertikal sehr gut ausbreiten, gehen die Flammen in der Regel nach oben. Das ist eine Erklärung dafür, warum die Unterschenkel in der Regel überbleiben, weil die Flammen nach oben schlagen. Das und dass sie unter Umständen nicht mit Kleidung bedeckt sind. Auch das kommt häufiger vor, ganz genau. Und auch der Grund, warum zum Beispiel im Kopfbereich die Verbrennungen sehr stark sein können, gerade bei Personen, die im Sitzen diesen Effekt haben. Und dadurch, dass das aber ein Docht-Effekt ist, verbrennt ringsum nichts, weil keine großen Flammen letztendlich auflodern, sondern es sind kleinere Flammen, die sehr zentriert an der Kleidung sozusagen entlang brennen, sehr heiß werden, aber ganz zentral am Körper bleiben. Und da ist es tatsächlich so, es gibt verschiedene Experimente, die dann durchgeführt wurden, sogar teilweise dann in Amerika von einer Wissenschaftlerin an menschlichen Leichen, die ihren Körper der Forschung zur Verfügung gestellt haben, mit denen man diese Fälle sehr, sehr, sehr gut simulieren kann. Man hat das auch mit Schweinen gemacht, falls wir das noch nicht in irgendeiner unserer Sendungen erwähnt haben. Das Schwein ist dem Menschen ja sehr, sehr, sehr ähnlich, zumindest was die Physiologie angeht, den Fettgehalt angeht und auch die Konsistenz von Haut und Dicke der Haut. Da sind Schweine uns sehr, sehr ähnlich und deswegen ist das ein relativ repräsentatives Ergebnis. Es gibt da auch immer wieder mal Experimente, wo das nicht so gut funktioniert. Da gibt es auch Fernsehsendungen drüber, aber es gibt auch Experimente, wo so ein Schwein inklusive Knochen wirklich wunderbar verbrennt und ringsrum ist zwar die Umgebung sehr heiß geworden, Plastik ist mal geschmolzen, aber in der Regel hat nichts anderes gebrannt und trotzdem ist das Schwein sehr, sehr stark verbrannt und diese Flammen erreichen dann eben genau die notwendigen 900 bis 1000 Grad. Mhm. Aber der Punkt ist, dass dafür wirklich eine externe oder ein externer Brandauslöser vorhanden sein muss, wie eben zum Beispiel eine Pfeife oder eine Zigarette. Also in vielen Fällen wurde ja einfach behauptet, nein, er oder sie war kein Raucher. Aber wenn man sich die Fälle dann ganz genau anschaut, dann findet man eben doch Indizien dafür, dass die Person eben doch geraucht hat und dass das voll durch die Zigarette letzten Endes ausgelöst wurde. Ja, man kann sich auch Fälle vorstellen, wenn ein Kamin zum Beispiel im Zimmer war und da sind Streichhölzer, dann hier, dass ein Funken von hinten in die Kleidung oder auch in die Haare gekommen ist. Also da gibt es viele verschiedene Varianten. Wichtig ist eben nur, dass zunächst die Kleidung anfängt zu brennen und dass dann das subkutane Fett anfängt zu schmelzen, was bei einer geringen Temperatur passiert. Und dann gibt es eben diese Fälle, wo quasi alles verbrannt ist, aber der Rest des Zimmers eigentlich noch sehr, sehr gut intakt ist. Mhm. Spannend dabei noch, auch mit den Unterschenkeln, weil die nicht bekleidet sind und die Flammen breiten sich ja vertikal nach oben aus, auch der Faktor, dass an Armen und Beinen, das ist auch das, was sehr, sehr häufig übrig bleibt, der Fettgehalt nicht so hoch ist wie am Rumpf, also auch noch eine gute Erklärung. Und genau forensische Untersuchungen der Leichen haben nämlich dann auch ergeben, dass die Leichen von außen nach innen verbrannt sind und nicht umgedreht. Das können offensichtlich die guten Forensiker und Brandexperten. Unser eins kann das wahrscheinlich nicht, aber da ist es relativ gut belegt, dass das so passiert ist. Wir haben ja am Anfang den Fall von Helen Conway erwähnt. Da können wir ja nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Das Besondere an dem Fall war nämlich, dass behauptet wurde, und zwar von einer Zeugin, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es ihre Tochter war, dass dieser ganze Brand in nur 21 Minuten vonstatten gegangen sein soll. Das war nämlich genau die Zeit, die diese Person gebraucht hat, um für Helen Conway zum Kiosk zu gehen und Zigaretten zu kaufen und wieder zurückzukommen. Und da spielt dann vielleicht noch ein ganz anderer Faktor eine Rolle, nämlich die Zuverlässigkeit von Zeugenaussagen. Mhm. Und es ist eben vielleicht doch die Möglichkeit, dass diese Zeugin quasi eine Falschaussage gemacht hat und ihre gebrechliche Mutter eben doch länger alleine gelassen hat, als eigentlich postuliert. Ja, also man kann natürlich verschiedene Gründe auch nennen, wenn jemand zum Beispiel dafür bezahlt wird, nach jemandem zu schauen, als Pfleger zum Beispiel, und der sich dann irgendwie doch über längere Zeit entfernt hat, dann wird er natürlich nie zugeben, dass er so lange weg war, sondern würde das sagen. Es kann auch sein, dass bei Helen Conway ein Brandbeschleuniger irgendwie im Spiel war. Es ist auch nie auszuschließen, dass jemand einen Mord begangen hat zum Beispiel. Mhm. All das sind Optionen. Also der Docht-Effekt, wie er genannt wird, kann das nicht alleine erklären, den Fall von Helen Conway. Aber die Spuren am Tatort und die wissenschaftlichen Belege deuten noch nicht darauf hin, dass diese Frau tatsächlich von innen heraus von alleine angefangen hat zu brennen. Und Keine Pyrotronen. Das ist aber der Fall, also das ist so eine Sache, die dieser Larry Arnold immer wieder heranzieht, diesen Fall, weil er sagt, seht ihr, da funktioniert eure Theorie nicht. Aber das ist natürlich für einen Skeptiker keine Aussage. Und Larry Arnold, da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man den so ein bisschen verfolgt hat, Bücher veröffentlicht, taucht in irgendwelchen Talkshows auf, hat Auftritte in irgendwelchen Doku-Serien, die in Amerika laufen. Der hat, glaube ich, auch ein ganz gutes Auskommen damit, dass er immer sagt, es gibt dieses subatomare Teilchen, was verantwortlich für die spontane menschliche Selbstentzündung ist. Wir haben bei diesem Artikel, das muss man der Fairness halber nochmal sagen, uns auch sehr gestützt auf Mark Winnecke, einen ganz bekannten deutschen Skeptiker, den müssen wir an der Stelle auch mal erwähnen, der auch in der GWUB organisiert ist, einen eigenen Podcast auch hat und als Rechtsmediziner, eine eigene Internetseite und als Rechtsmediziner primär ja tätig ist, als Freischaffender. Und der hat da auch einen guten Artikel auf der Webseite, wo auch viele Screenshots noch sind, Fotos von Leichenfundorten kann man sich auf seiner Internetseite auch anschauen. Und ganz entscheidender Faktor noch zum Abschluss, diese Tatortfotos, die dann immer kursieren, wo gesagt wird, guck mal, da ist überhaupt nichts da und das geht gar nicht bei der Hitze. Da ist es auch ganz oft so, dass da schon ja unter Umständen Teile der Leiche abtransportiert worden sind. Und dass das auch ein Grund ist, warum alles scheinbar weg ist. Und das ist dann nicht weg, weil es verbrannt ist, sondern das ist weg, weil irgendwer es weggebracht hat. Und das ist einfach ein späteres Tatortfoto. Und auch das muss man wieder im Auge behalten, denn auch da kann man dann die Wahrheit ja sozusagen ein bisschen verfremden und dann falsche Schlüsse ziehen. Ja, jetzt haben wir schon wieder gut eine halbe Stunde rum über das Thema und wir hoffen, dass jetzt all diejenigen, die noch nie was von der spontanen menschlichen Selbstentzündung gehört haben, das jetzt einordnen können. Und wenn euch das mal begegnet, könnt ihr sofort sagen, Moment, da habe ich mal was gehört. Und wir hoffen, dass aber all diejenigen, die schon mal was davon gehört haben, nicht ganz so gelangweilt sind. Und ich würde sagen, Alexa, ohne weitere Verzögerung lösen wir dann jetzt mal die Story der Woche auf. Nicht ohne einen Spruch noch zum Ende zu bringen, der wunderbar schön in diesen Kontext passt. Und zwar ist das ein Lehrsatz von amerikanischen Ärzten sozusagen, der das Ganze wunderbar zusammenpasst, nämlich normal people don't burn. Das ist sehr, sehr schön. Macht euch da mal drüber Gedanken. Da können wir ja mal gerne in dem Forum drüber diskutieren, ob normale Menschen brennen oder nicht brennen. Und dann würde ich sagen, Alexa, lösen wir jetzt mal die Story der Woche auf. Genau. Die Auflösung. Ja, Alexa, dann sag doch mal, was dran ist an der Handygeschichte. Ja, bevor ich die Story der Woche auflöse, möchte ich kurz einmal in die Runde fragen. Wer von euch hat denn schon mal mit einem Handy an einer Tankstelle telefoniert? Und zweite Frage, wer von euch ist dabei schon mal in die Luft geflogen? Nein, Scherz beiseite. Also insgesamt kann man natürlich die Story der Woche als moderne Sage einstufen. Das Ganze ist allerdings ziemlich vielschichtig. Denn zum einen hat es da tatsächliche Warnungen gegeben von Treibstoffkonzernen und auch von Mobilfunkanbietern. Und es hat aber auch einen E-Mail-Hoax gegeben, der zum Beispiel 1999, also man beachte es schon eine Weile her, mal kursierte und der eben von dieser Gefahr der Explosion gesprochen hat. Also Handyhersteller haben tatsächlich in ihre Handbücher teilweise reingeschrieben, dass das Gerät eben nicht dafür designt ist, in potenziell explosiven Umgebungen angeschaltet zu werden. Aber einige Zeit später sind die Mobilfunkfirmen dann schon wieder zurückgerudert und haben gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit einer solchen Explosion sehr, sehr gering ist. Aber man sollte natürlich, um einfach vorsichtig zu sein, vielleicht doch das Gerät mal ausschalten. Aber im Prinzip kann ja eigentlich gar nichts passieren. Also es ging ein bisschen hin und her. Es hat Warnungen gegeben, aber letzten Endes ist da nicht viel dran. Und die konkreten Fälle, die in dem Zusammenhang immer genannt wurden, zum Beispiel an einer australischen Tankstelle soll ein Autofahrer irgendwie in die Luft geflogen sein. Als er mit seinem Handy telefonierte, haben sich hinterher als Unfälle ganz anderer Art herausgestellt, die überhaupt nichts mit Handys und dem Telefonieren zu tun hatten. Also das Ganze ist im Prinzip eine moderne Sage und ein Hoax. Genau, Schelm, der ich bin, wage ich mal zu behaupten, dass die Tankstellenbesitzer vielleicht auch teilweise das Schild dann hängen lassen, in der Hoffnung, dass die Leute nicht telefonieren und dann irgendwie, dass dann der Tank überläuft oder die zu viel reintanken oder zu sehr abgelenkt sind und die Zapfsäulen irgendwie blockieren. Genau. Und auch das könnte hier ein Grund sein. Wir haben allerdings für all diejenigen, die jetzt überlegen, ob es dieses Schild denn auch wirklich gibt, denn es gibt die Schilder in der Tat nach wie vor an den Tankstellen, nur der, also es gibt keinen Grund für diese Schilder, haben wir in einer, ja, Nacht und Nebel kann ich ja nicht sagen, Alexa, in einer Feierabendaktion. Naja, wir haben sehr früh angefangen zu arbeiten. Genau, an einer Tankstelle, an der wir heute häufiger tanken, angehalten und ich habe dort dann mal so ein Schild fotografiert. Das werde ich auch ins Forum posten. Und das Schöne war, dass genau unter diesem Schild, das hast du vielleicht gar nicht gesehen, jemand herumlief und mit seinem Handy telefoniert hat. Kein Scherz, das war wirklich ein sehr schöner Zufall. Ja, und ich habe natürlich das Bild mit meinem sehr smarten Handy auch gemacht und habe also das Handy benutzen verboten Schild mit meinem Handy fotografiert. Ich kann euch aber sagen, wir haben die Tankstelle nicht nur ausgebeutet, sondern ich habe mir dann auch tatsächlich noch etwas zu essen für 1 Euro an der Tankstelle gekauft, weil mir das zu peinlich war, vorzufahren, ein Foto zu machen und dann wieder wegzufahren. So ist der Hoaxmaster ja auch nicht, habe ich ein bisschen für den Umsatz gesorgt. Ja, da wir, glaube ich, jetzt sowieso nur noch Folgen mit Überlänge produzieren, aber wir das eigentlich nicht wollen, machen wir mal für heute Schluss. Ich würde am Ende noch einen ganz kleinen Aufruf in persönlicher Sache starten, ganz kurz, sonst will ich auch gar nicht weiter ausführen. Vielleicht kennt irgendwer da draußen von euch eine Möglichkeit, Webspace für lau irgendwie zu bekommen, wo wir vielleicht dann alte Folgen von Hoaxilla irgendwann mal später zwischenspeichern können. Unser Speicherplatz, den wir aktuell haben, ist begrenzt und ich habe mir einige andere Konzepte mit dynamischem Speicher angeschaut. Bei dem Durchsatz, den wir haben und unserem Datentransfervolumen, ist das einfach zu teuer. Also wer da eine Idee hat, irgendwas kennt, einen guten Tipp hat, einfach mal eine Mail an info@hoaxilla.de schreiben, vielleicht kennt sich der eine oder andere da aus, ich bin auch am Suchen, das wäre einfach super. Das mal so als Bitte in die Community und ansonsten würde ich sagen, Alexa, wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche, haltet die Ohren steif und natürlich von meiner Seite aus wie immer, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss! Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, GWP.org, UrbanLegendsAbout.com, Snopes.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechtig und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.